Guck mal, das Buch, das mir Alex gegeben hat. Ist sowas wie die tibetische Bibel. Alex, der Junkie? Es geht darum, was passiert, wenn man stirbt. Guck mal. Du willst jetzt einen auf Buddhist machen, oder was? Nein. Die nehmen sich doch alle nichts. Die scheiß Katholiken, die Juden. Sind doch alles nur Sekten, die an deine Kohle ran wollen. Alex macht aus dir erst einen Junkie und dann macht er aus dir einen scheiß Buddhisten. Nein, er ist nur ein Freund. Ich werde kein Buddhist. Alex ist ein scheiß Junkie. Er ist nicht dein Freund. Ach komm. Er ist nicht dein Freund. Tür abschließen. Tür abschließen. Okay, gut. Warum sagt sie, dass ich ein Junkie bin? Ich weiß, dass ich kein Junkie bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich kein Junkie bin. Sie ist meine Schwester, aber manchmal weiß sie einfach nicht, wer ich bin. Thank you.